Kundgabe 6402. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.11.1955. Kirchenbauten. Meinem Willen entspricht es nicht, wenn mir Gebäude errichtet werden in Prunk und Glanz. Zu einer Zeit, wo es ganz besonders nötig ist, dass die Augen der Menschen nach innen gerichtet sind, dass sie nicht auf Dinge gelenkt werden, die noch der Welt angehören, die nicht geeignet sind, mein Reich zu gewinnen mit seiner Pracht und Herrlichkeit. Alles, was euer Auge fesselt, alles, was die Sinne des Menschen berührt, hindert ihn an der Selbstbetrachtung, an der stillen inneren Einkehr, die euch Menschen so dringend nötig ist, weil ihr kurz vor dem Ende steht. Immer wieder muss ich euch meine Worte ins Gedächtnis rufen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Warum glaubt ihr, mich durch Prunkgebäude ehren zu müssen? Warum richtet ihr alles nach außen aus und nehmet nicht viel eifriger die Arbeit an euren Seelen in Angriff? Ihr Menschen begreifet es noch immer nicht, dass ich nicht dort zu finden bin, wo ihr mich hinversetzen wollet. Ihr alle habt die Möglichkeit, mich bei euch gegenwärtig sein zu lassen. Ihr alle habt selbst in euch den Ort, wo ich sein will. Jedem Einzelnen von euch bin ich so nahe, wie ihr mich wünschet. Und jeder Einzelne von euch hat die Macht, mich zu sich zu ziehen, wenn er nur meine einzige Forderung erfüllt, dass er sein Herz zur Liebe gestaltet. Denn wer in der Liebe bleibt, der bleibt in mir und ich in ihm. Nur die Liebe sichert euch meine Gegenwart. Niemals aber kann ich dort sein, wo ihr mich suchet, wenn nicht euer Herz Liebe entflammt ist. Und darum ist es töricht, mir Häuser bauen zu wollen, die zu nichts anderem dienen, als zeitweise Menschen zu versammeln, die in falschen Begriffen leben. Denn die mit mir reden wollen, können es tun im Herzen und an allen Orten. Sie benötigen wahrlich nicht Versammlungsräume solcher Art, dass dem Auge geboten wird, was jede tiefe Sammlung ausschließt. Überall, wo mein Wort euch Menschen vermittelt wird, wo ihr Predigten hören könnet, nach denen euer Herz verlangt, dort weile ich und rede selbst durch den Verkünder meines Wortes die Menschen an, die mich hören wollen. Denn mein Wort zu hören ist allein wichtig für euch Menschen, die ihr so nahe vor dem Ende und doch noch endlos weit von mir entfernt steht. Nur das, was geeignet ist, die Seele aus ihrem Schlaf zu erwecken, findet meine Zustimmung und meinen Segen. Doch wie kann eure Seele zum Leben erwachen durch äußerliche Veranstaltungen, durch weltlichen Prunk und Glanz, durch immerwährenden Ohren- und Augenschmaus, durch alles, was die äußeren Sinne des Menschen berührt, nicht aber der Seele das Leben geben kann? Sie kann nur durch die Liebe erwachen und gesunden, und die Liebe muss daher überall vorangestellt werden. Liebe muss gepredigt und geübt werden, wozu euch immer Gelegenheit geboten wird. Um wie vieles eher findet eine Seele zu Gott, der Liebe zugewendet wird, die Gegenliebe erweckt. Tuet Gutes eurem Nächsten, lindert dessen Not. Suchet zu helfen in jeder Weise, geistig und irdisch, solltet ihr den Mitmenschen betreuen und ihm das zuwenden, was ihm fehlt. Nicht aber tote Dinge errichten, deren Herstellung deshalb nicht meinem Willen entspricht, weil auch die irdische Not auf Erden so groß ist, dass es wahrlich mir wohlgefälliger wäre, wenn diese Not gelindert würde. Was glaubt ihr wohl, mir damit anzutun? Alle Schätze der Welt sind mein Eigentum, das aber dringend der Erlösung bedarf aus der Fessel meines Gegners. Ihr aber bannet es fester. Ihr wollet Bauten errichten von Ewigkeitsdauer und ihr glaubet, mir damit eine Ehre zu erweisen? Und wenn meine Liebe nicht auch mit diesem unerlösten geistigen Erbarmen hätte, würden seine Qualen unermesslich verlängert durch den Willen von Menschen, die den Sinn des Lebens noch nicht begriffen haben, sich aber anmaßen, den Menschen geistige Führer zu sein. Ihr steht kurz vor dem Ende, und darum erklingen meine Worte überaus mahnend und warnend. Denn ihr, die ihr solches befürwortet oder anregt, ihr traget dazu bei, dass unzählige Seelen weiter ihren Todesschlaf halten, aus dem nur mein lebendiges Wort, das die Liebe lehrt, sie erwecken kann. Die Liebe soll gepredigt und geübt werden. Und ihr alle werdet es wissen, wo ein Liebewirken nötig ist. Denn ihr seht überall um euch Not und Elend, das zuerst behoben werden muss, bevor ich euer Tun segnen kann. Amen.